Mit Ringelspiel 1947 wiederholen wir jetzt ein musikalisches Hörspiel, das 1947 im RIAS Berlin produziert wurde. Es basiert auf einem Gedichtzyklus von Erich Kästner. Regie hatte Hans Korngiebel, Komposition Edmund Nick. Das Orchester der Deutschen Staatsoper dirigierte Werner Eisbrenner. Freuen Sie sich auf Gerda Maurus, Lola Mütl, Hans Sönker und viele weitere bekannte Stimmen der Nachkriegsjahre. Ringelspiel 1947 von Erich Kästner. Hör zu. Halt an! So geht die Spieluhr. So dreht sich das immer im Kreise herum, solange du willst. Eine lustige Spieluhr, gell? Mit sauberen Figuren darauf. Sie leben beinahe, könnte man meinen. So echt. Ja, sie leben und stehen auf der Scheibe, fest wie angewurzelt. Und sie drehen sich mit der Scheibe im Kreis. 9 Figuren sind es, und jeder hat ihr Sprüchlein bereit und will es aufsagen. Wer denn zuerst? Geduld, Geduld. Sie ruckt ja schon an, die Spieluhr. Die Scheibe, sie dreht sich. Und hält. Da, die Flüchtlingsfrau. Gott erbarm's. Das Gebirg steht starr, die Seen sind aus Eis, und es schneit und mich friert und es schneit. Kaum weiß ich noch, wer ich bin, wie ich heiß. Ihr macht euch in euren Stuben breit, und es schneit und mich friert und es schneit. Ich steh euch im Weg, wo ich steh, wo ich bin, und es schneit und mich friert und es schneit. Wo kam ich her? Wo soll ich hin? Ihr habt für mich keinen Raum, keine Zeit. Und es schneit und mich friert und es schneit. Ihr redet viel von Jesus Christ. Und es schneit und mich friert und es schneit. Ob euer Herz aus Eisen ist, der Mensch tut sich nur selber leid. Und es schneit und mich friert. Der gewissenlose Geschäftemacher. Ich habe alles das, was keiner mehr hat. Bei irgendwem muss es ja sein. Ich spiele das Leben am liebsten vom Blatt. Da klingt nicht jeder Ton rein. Bei Nacht und Nebel und tonnenweise macht Fleisch, macht Mehl seine leise Reise. Ich mache die Preise. Ich schiebe, ich schob, ich habe geschoben. Fett, schwind um. Ich handle mit Holz, mit Brillanten und Speck, mit Häusern, mit Nägeln und Sprit. Ich handle, wenn's sein muss, mit Katzendreck und verkaufe ihn als Fensterkind. Ich verschieb die Waggons und dann noch die Gleise. Ihr rettet die hungrige Mäuse im Kreise. Ich mache die Preise. Es liegt mir nicht, mich lange zu loben. Fett schwimmt oben. Ein entlassener Kriegsgefangener. Das ist die Heimkehr dritter Klasse. Ganz ohne Lorbeer und Hurra. Die Luft ist still. Der Tod macht Kasse. Du suchst dein Haus. Dein Haus ist nicht mehr da. Du suchst dein Kind, man hat's begraben. Du suchst die Frau ist fort. Du kommst und niemand will dich haben. Du stehst im Nichts, das Nirgends ist dein Ort. Du bist im Tod von der Schippe gesprungen. Der Abgrund hat dich nicht verschlungen. Auch nicht die große Flut. Du bist noch da und doch nicht mehr vorhanden. Jetzt müsste einer schreien: Stillstand! Das täte mir gut. Das vagantische Frauenzimmer. Diese Zeit ist meine Zeit und meine Zeit verrinnt. Wie lange noch, dann ist's soweit, ich nehme, wen ich find. Diese Zeit ist meine Zeit und Sünde ist ein Wort. Ich habe keine Zeit zum Leid und jag die Treue fort. Diese Zeit ist meine Zeit, ich kämpf gern Brust an Brust. Mit Lust und Liebe süß im Streit erstreit ich Lieb und Lust. Ja, diese Zeit ist meine Zeit, ich taug so viel wie sie. Ich bin der Leib, sie ist das Kleid, diese Zeit ist meine Zeit. So schön war's noch nie. Der Dichter. Der letzte Schuss ging längst daneben, ihr krocht aus Kellern und aus Gräben. Das große Sterben war vorbei, der Tod war satt und ihr begann zu leben, wie einst im Mai. Ich bin der Dichter, der euch anfleht und beschwört. Ihr seid das Volk, das nie auf seine Dichter hört. Die Welt ging diesmal fast zugrunde. Die Welt ging diesmal beinahe vor die Hunde. Hier sah das zweitjüngste Gericht, doch die Bedeutung dieser schwarz umwehten Stunde fühltet ihr nicht. Ich bin der Dichter, der euch anfleht und beschwört. Ihr seid das Volk, das nie auf seine Dichter hört. Die arme Jugend. Der Parteifunktionär mit dem Wahlplakat. Während man sich redlich müht, dass aus den ererbten Trümmern frei nach Schiller Leben blüht, rehen sich statt mitzuzimmern Gruppen, die der Wunsch durchglüht, was schon Schlimmes endlos zu verschlimmern. Geht nicht in irgendeine Partei oder in eine zu kleine Partei oder in eine zu feine Partei. Spiele nicht alleine Partei, gründe du nicht deine Partei. Geh auch nicht in seine Partei. Es gibt nur eine Partei, sonst gibt es keine Partei. Es gibt nur meine Partei. Eine Halbwüchsige. Wer Unrecht tut, hat's besser als die Braven. Er lügt und stiehlt und lacht die anderen aus. Es ist bequemer, nachts im Heu zu schlafen, als hinter Gittern im Erziehungshaus. Ich wär ganz gerne fromm und gut und klug. Ich glaube nur, ich wünsch mir's nicht genug. Ich weiß so viel, was ich nicht wissen sollte. Und was ich wissen sollte, weiß ich nicht. Ich habe viel getan, was ich nie tun wollte. Habt ihr auch ein Gewissen, das nicht spricht? Und hat's noch Sinn, dass man mir hilft und rät? Ich fürchte fast, ich fürchte fast. Es ist bereits zu spät. Der freche Widersacher in Reitstiefeln. Wir haben euch gezwungen und verlockt. Stellt eure Unschuld bloß nicht unter'n Scheffel. Wir haben euch die Suppe eingebrockt und ihr habt nicht mal einen Löffel. Ablösung vor! Ihr erbt den Schrott und Schund. Es ist, als ob wir's abgesprochen hätten. Wir richten Deutschland jedes Mal zugrund und dann kommt ihr und dürft es retten. Dann schauen wir zu und schimpfen euch Verräter und spotten all der Fehler, die ihr macht. Habt ihr das Land dann wieder hochgebracht, entsenden wir die ersten Attentäter und werben für die nächste Völkerschlacht. So viel für heute. Alles andere später. Alle haben ihr Sprüchlein gesagt. Aber da ist noch die Zeit auf dem Postament in der Mitte. Sie hat eine Binde vor ihren Augen und ein Zifferblatt in ihrer Hand. Ein Zifferblatt, groß wie ein Schild. Mein Reich ist klein und unabschreitbar weit. Ich bin die Zeit. Ich bin die Zeit, die schleicht und eilt, die Wunden schlägt und Wunden heilt. Hab weder Herz noch Augenlicht. Ich kenn die Gut und Böse nicht. Ich trenn die Gut und Böse nicht. Ich hasse keinen. Keiner tut mir leid. Ich bin die Zeit. Da ist nur eins, das sei euch anvertraut. Ihr seid zu laut. Ich höre die Sekunde nicht. Ich höre den Schritt der Stunde nicht. Ich höre euch beten, fluchen, schreien. Ich höre Schüsse mittendrein. Ich höre euch, nur euch allein. Gebt Acht, ihr Menschen, was ich sagen will. Seid endlich still. Ihr seid ein Stäubchen am Gewand der Zeit. Lasst euren Streit. Klein wie ein Punkt ist der Planet, der sich mit euch im Weltall dreht. Mikroben pflegen nicht zu schreien. Und wollt ihr schon nicht weise sein, könnt ihr zumindest leise sein. schweigt vor dem Ticken der Unendlichkeit, hört auf die Zeit. Ringelspiel 1947 nach dem Gedichtzyklus von Erich Kästner in einer Bearbeitung von Werner Eisbrenner. Mit Gerda Maurus als Flüchtlingsfrau, Josef Sieber als Geschäftemacher, Hans Söhnke als Heimkehrer, Lola Mütl als Frauenzimmer, Josef Pelz von Fehlenau als Dichter, Funktionär Walter Gross, halbwüchsige Reva Holzei, die arme Jugend Eribert Reimann, der Widersacher Albert Johannes, die Zeit Kundry Sievert. Komposition Edmund Nick. Es spielte das Orchester der Deutschen Staatsoper Berlin. Der Dirigent war Werner Eisbrenner. Regie Hans Korngiebel, eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahre 1947.